sind alle meine Patrioten. Auf Malle ist nicht ein Sein verboten. Wieder Samstagnacht und wir sind partygeil. Episch abzufeiern, ja, das ist unser Style. Am Start mit Ryanair, was anderes gab's nicht mehr. Scheißegal, mehr Geld zum Saufen und Reverie-Brillen kaufen. Wir sind alle Patrioten, nüchtern ist verboten. Wir feiern wie Chaoten und die Welt steht niemals still. Wir sind alle Patrioten, nüchtern ist verboten. Wir feiern wie Chaoten und die Welt steht niemals still. Wir sind alle, alle Patrioten. Auf alle ist nüchtern sein verboten. Wir sind alle Patrioten, nüchtern ist verboten. Wir feiern wie Chaoten und die Welt steht immer still. Wir sind alle, alle Patrioten. Auf alle ist nüchtern sein verboten. Patrioten, nüchtern ist verboten. Wir feiern wie Chaoten und die Welt steht niemals still. Wir sind alle Patrioten, nüchtern ist verboten. Wir feiern wie Chaoten und die Welt steht niemals still. Wir sind alle Patrioten.